إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فوز عظيما أما بعد فإن أستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Heute machen wir inshallah mit Fiqh-Unterricht weiter. Wir sind immer noch bei Tahara. Und das letzte Mal haben wir über Najasa gesprochen, Unreinheiten. Und kann jemand die Unreinheiten oder alle zusammen aufzählen noch, was das war? Lusttropfen. Und Schwein. Ja. Lusttropfen und das nach dem Urinieren noch. Und? Ja. Und Blut. Menstruationsblut. Ne? Die Sache war das. Heute sprechen wir, wie wir die Najasa, wie wir die Unreinheiten beseitigen und wie man sich beim Verrichten der Notdurft verhält. Wie wir schon gesagt haben, es ist für den Muslim verboten, wenn er Unreinheiten an seinem Körper hat oder an dem Platz, an dem Platz, wo er beten will, dass er dort betet, bevor die Unreinheit beseitigt ist, von seinem Körper oder von seiner Kleidung. Und es ist auch für den Muslim verboten, sich überhaupt, auch wenn er nicht beten will, an diesem Platz, sich in diesem Platz, wo Unreinheit ist, aufzuhalten. Und Unreinheit, Najasa, ist das, was wir gesagt haben. Ne? Ist nicht jetzt, zum Beispiel, man hat im Sandkasten gespielt oder so und dann Dreck vom Sandkasten, dass man sagt, das ist jetzt Unreinheit oder Schmutz. Unreinheit sind die Sachen, die wir jetzt vorhin aufgezählt haben. Also es ist für einen Muslim verboten, an diesen Orten sich aufzuhalten. Wie wird die Unreinheit beseitigt? Durch Waschen. Alles, was unrein ist, wird durch Waschen gereinigt. Alles, was auch durch Unreinheit berührt wird, muss so lange gewaschen werden, bis die Unreinheit komplett beseitigt ist. Egal, ob es am Körper, der Kleidung ist oder an dem Platz, wo man sich aufhält oder wo man beten will. Wie gesagt, es ist nicht erlaubt für den Muslim, dort zu sitzen. Die Unreinheit muss gewaschen werden, bis keine Spuren sichtbar sind oder kein Geruch mehr da ist oder kein Geschmack mehr von der Unreinheit vorhanden ist. Außer, wir haben eine Ausnahme gesagt, beim Menstruationsblut bei der Frau, wenn sie da wäscht und wäscht und wäscht und ein bisschen diese Spuren bleiben, ja, zum Beispiel Blutspuren, weil das sehr schwer ist wegzukriegen, so ist es kein Problem für sie, damit zu beten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das bestätigt. Es gibt eine Ausnahme, was nicht durch Wasser gewaschen wird. Was nicht durch Wasser gewaschen wird? Nein. Das wird auch mit Wasser. Komplett ohne Wasser sind die Schuhe. wenn auf der Schuhsohle Unreinheit ist. Weil wir haben auch den Hadith schon erwähnt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr zum Masjid kommt, dann guckt auf eure Sohle und wenn ihr etwas vorfindet, was unrein ist, so reibt es ab. Ja, bitte. Ich habe auch gehört, dass bei Kornkleidung auch sowas unter den Knöcheln reicht. Allah alam, das weiß ich nicht. Da meinten, die müssen das gar nicht wegmachen. Ihre nächste Schritt, das durch die Erde geht, ist ihr Reinheit. Allah alam. Wie gesagt, neben den Sachen, was am Körper oder auf dem Platz ist, werden die Schuhe nicht mit Wasser gereinigt. Einfach durch die Erde reiben halt, bis die Unreinheit beseitigt ist. Die nächste Sache ist, dass wir darüber sprechen, wenn die Unreinheit umgewandelt wird. Die Umwandlung der Unreinheit reinigt sie, ist die Reinigung. Wir werden das erklären. Ist die Hala reinigt die Unreinheit. Das bedeutet, wenn die Unreinheit sich in einen anderen Stoff umwandelt, ja, dieser unreine Stoff wandelt sich in einen anderen Stoff um, dann wird es rein. Weil der unreine Anfangszustand, welcher der Grund der Unreinheit war, aufgehört hat zu existieren. Das heißt, wir haben einen Stoff, der ist ja an sich aus unrein. Einen unreinen Stoff haben wir, der ist von sich aus unrein. Und wenn der jetzt nun umgewandelt wird in einen anderen Stoff, dann hat ja dieser Stoff aufgehört zu existieren und ist dann rein. Ja, gibt es gleich ein Beispiel. Und wir meinen nicht in einen anderen Stoff, wenn man zum Beispiel, wir meinen das chemisch, weil physikalisch ist immer, wenn man zum Beispiel etwas verbiegt, dann hat sich das nur physikalisch verändert. Aber wenn wir zum Beispiel etwas in einen anderen Stoff umwandeln, dann meinen wir das chemisch. Es ist ein anderer Stoff, aber wir geben dazu ein Beispiel. Istihala bedeutet, wenn sich eine Substanz von seiner natürlichen Veranlagung in etwas anderes umwandelt. Ist jetzt die neue Substanz rein oder unrein? Das ist die Frage. Und die Antwort ist rein. Wenn die Substanz jetzt etwas anderes ist, zum Beispiel wie bei Kot. Wir haben Kot und zum Beispiel das trocknet. So ist es immer noch Kot und ist immer noch unrein. Aber wenn wir das jetzt nehmen und ins Feuer werfen, dann wird das Asche. Und diese Asche ist rein. Diese Asche ist rein. Und keiner behauptet von den Gelehrten, dass diese Asche unrein ist. Oder zum Beispiel Alkohol. Jeder weiß, Alkohol ist haram. Aber wenn aus dem Alkohol Essig wird, so ist es erlaubt zu trinken oder zu essen, fürs Essen zu benutzen und so weiter. Und sogar, das erwähnen die Gelehrten ja auch, es hat sich sogar der Name auch geändert. Das ist jetzt nicht wichtig für uns, ja? Weil wir können jetzt nicht sagen, ah, der Name hat sich geändert, dann ist das halal. Zum Beispiel, dass wir sagen, wir tun jetzt Alkohol in eine Coca-Cola-Flasche und sagen, das ist Coca-Cola und dann trinken wir das. Das ist verboten, weil das bleibt Alkohol. Brandweinessig oder sowas, ne? Brandweinessig ist erlaubt. Genau, das meine ich, Brandweinessig. Ja, was ist damit? Das ist das Beispiel, was du jetzt gerade sagst. Nein, ich meine was anderes. Das erlaubt ist, das meine ich. Wenn wir zum Beispiel Alkohol nehmen und sagen, das ist Wasser. Oder zum Beispiel, das, was Allah da im Koran sagt, Khamr, wir sagen ja, ist nicht mehr, wir nennen das nicht Khamr, sondern wir nennen das Spirituosen. Ja, so, genau. Ja, okay. Und das ist erstmal nicht wichtig für uns, aber was die Gelehrten hier sagen wollen, warum sich der Name geändert hat, weil sich der Stoff auch wirklich geändert hat. Deswegen hat sich der Name auch geändert. Ja, der Stoff hat sich geändert. Aber Schweinefleisch muss schon zu Asche werden und nicht gebraten. Nein, das ist chemisch nicht anders. Das ist ja nur ausgetrocknet und das ist physikalisch noch das Gleiche. Das nehmen auch, deswegen nehmen auch manche Gelehrte und sagen, Gelatine ist erlaubt, weil es chemisch was anderes ist. Ja, manche Gelehrte. Aber besser nicht essen. Und Allah weiß es am besten. Dinge, die nicht gewaschen werden können. Es gibt Dinge, die können nicht gewaschen werden. Was zum Beispiel? Erde. Der Boden kann nicht gewaschen werden. Ne? Aber man kann den jetzt nicht rausheben und dann waschen. Der Ursprung ist, haben wir gesagt, wenn etwas mit Najasa berührt wird, so muss man es mit Wasser waschen. Aber wenn es so eine Dimension hat, wie zum Beispiel die Erde, dass man es nicht waschen kann, so wird Wasser darüber gegossen. Und wie viel Wasser wird drüber gegossen? Es wird so viel Wasser drüber gegossen, bis es ausreicht, dass man halt nichts mehr davon sieht oder riecht und so weiter. Ne? Von der Unreinheit. Als Beispiel, wir haben weiche, lockere Erde. Ja? Ganz aufgewühlte, weiche Erde. Das ist anders als Asphalt oder Laminat. Weil zum Beispiel bei Laminat oder hartem Asphalt oder glatten Fliesen oder so, ist es leicht aufzuwischen oder wegzunehmen. Das ist kein Problem. Ne? Aber bei lockerer Erde, wenn du versuchst, das aufzuwischen oder so oder wegzunehmen, das geht ja noch rein in die Erde. Das zieht ja wie ein Schwamm. Deswegen ist es nicht möglich, jetzt diese Erde mit Wasser zu waschen. Es ist nur möglich, Wasser drüber zu gießen. Und der Beweis ist, wie der Beduine, als er in die Masjid kam, hat er ja in die Moschee hineingepinkelt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, bringt Wasser und schüttet das einfach drüber, bis das halt weg ist. Und er hat nicht befohlen, die Erde mit Schaufeln irgendwie auszuheben und neue Erde reinzumachen. Das heißt, für uns ist das das Anzeichen, dass das der Beweis, dass das genug ist. Die Masjid war Erde, ne? Die Masjid war Erde bei dem Prophet sallallahu alaihi wasallam, ne? War nicht wie heute Teppich. War Erde und er hat nicht befohlen, holt die Erde raus, bringt neue Erde. Er hat einfach gesagt, bringt Wasser und die haben das drüber geschüttet, bis das weg war. Also wenn es nicht möglich ist, aufgrund von der Größe zu waschen, dann wird Wasser darüber gegossen, bis die Unreinheit verschwindet und nichts davon übrig bleibt, von Geruch, Geschmack oder Farbe. Jetzt die nächste Sache ist, wenn wir zum Beispiel eine große Menge Wasser haben und da reinfällt Unreinheit, wie entfernen wir diese Unreinheit, damit wir das Wasser wieder nutzen können? Imam Shawkani, rahimahullah, erwähnte, Dinge, die schwierig sind zu waschen, Dinge, wo viel Wasser drin ist, zum Beispiel Brunnen. Ja? Wir haben einen Brunnen und da drin ist Unreinheit gefallen. Oder ein Hund ist reingegangen oder irgendwie sowas. Wenn es auf der Oberfläche erkannt werden kann, die Unreinheit, dann nehmen wir das einfach von der Oberfläche weg und das Wasser kann ohne Probleme genutzt werden, weil wir das ja komplett entfernt haben. Und wir haben in den vorigen Unterrichten gesagt, wenn die Unreinheit entfernt ist und der Ritz nicht davon betroffen ist, so ist das kein Problem. Wenn die Unreinheit aber nun verbleicht ist und sich zum Beispiel mit dem Wasser gemixt hat, also vermischt hat, dann muss das ganze Wasser beseitigt werden, ja, und mit neuem Wasser ersetzt werden. Oder der Teil, der davon befallen ist, wenn das zum Beispiel vielleicht so ein Riesenbrunnen ist und zum Beispiel wir haben hier so eine Seite davon und wir sehen, hier ist das vermischt, dann nehmen wir diese Seite irgendwie und machen das weg. Aber wenn jetzt zum Beispiel so ein kleinerer Brunnen da ist und alles hat sich so vermischt, dann muss das ganze Wasser entfernt werden und mit neuem Wasser ersetzt werden. Das ist dann die Reinigung. Die nächste Sache, was wir besprechen wollen, ist, dass Wasser die hauptsächliche, die primäre, das heißt die erste Quelle ist zur Reinigung. Wasser ist immer unser Hauptreinigungsmittel. Halt, um Unreinheiten zu beseitigen. Es ist nicht erlaubt, andere Materialien als Wasser zu benutzen. Außer das, was explizit, das heißt, was ausdrücklich vom Gesetzgeber von Allah subhanahu wa ta'ala durch seinen Propheten erwähnt wurde. Wie zum Beispiel, was wir vorhin gesagt haben, die Schuhe. Damit macht man einfach Mess über den Boden. Also man reibt die über den Boden. Da ist ja etwas anderes als Wasser erlaubt. Ansonsten ist es immer Pflicht, Wasser zu benutzen, außer es gibt einen ausdrücklichen Beweis, dass auch was anderes erlaubt ist. Wenn es keinen Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam geben würde, der das erwähnt, mit den Schuhen zum Beispiel, dann könnten wir das nicht einfach so machen. Das wäre dann verboten. Das ist das Prinzip, wenn es um Reinigung der Unreinheiten geht. Also, dass wir halt immer zuerst Wasser nehmen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 25, im Vers 48, und wir senden reines Wasser aus den Wolken nieder. Ja? Das ist Tahur, rein und reinigend. Wenn Wasser mit einer reinen Substanz, mit einer Tahir-Substanz gemischt wird und sich etwas von Geruch, Geschmack oder Farbe geändert hat, so ist es nicht für Wudu erlaubt zu benutzen, und auch nicht für die Reinigung. Also das heißt, wir können zum Beispiel nicht mit O-Saft die Unreinheit wegmachen. Sondern es muss schon Wasser sein. Das ist wichtig, nicht nur Wudu, sondern also nicht nur für Wudu nicht erlaubt, sondern auch nicht für die Reinigung. Ja? Chlor. Wenn wir Chlor benutzen. Chlor alleine oder Chlor mit Wasser? Nein, Wasser ist geworden. Ach, Chlor zur Reinigung des Wassers? Ja. Allah Alam, weiß ich nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 5, Vers 6, und kein Wasser findet, also vorher hat er gesagt, und wenn ihr halt kein Wasser findet, und kein Wasser findet, so sucht reinen Sand und reibt euch damit Gesicht und Hände ab. Allah will euch nicht mit Schwierigkeiten bedrängen, sondern er will euch nur reinigen und seine Gnade an euch erfüllen, auf dass ihr dankbar sein möget. Das bedeutet, wenn wir nicht etwas wie Wasser finden, dann ist zur Not, ist dann halt auch Erde, ist dann mit Erde auch erlaubt, Wudu zu machen. Bitte? Ja, Ersatzwaschung, Taimum, aber dazu werden wir ja noch kommen, inshallah. Aber das Prinzip ist, dass wir immer Wasser benutzen, außer bei Schuhen. Jetzt sprechen wir darüber, wie wir der Notdurft nachkommen. Notdurft bedeutet halt, wenn man urinieren muss oder wenn man sein großes Geschäft verrichten muss. Das ist ein wichtiges Thema, weil jeder Mensch muss das machen. Jeder Mensch, ob der hier sitzt oder nicht, jeder Mensch muss das machen. Aber jeder Mensch sollte auch wissen, wie man sich danach reinigt. Nicht nur, um für das Gebet sauber und rein zu sein, sondern allgemein. Ein Muslim darf nicht in diesem Zustand verweilen. Im Zustand der Unreinheit. Oder sich nicht ordentlich sauber machen. Er muss sich ordentlich sauber machen. Und wir wissen aus dem Hadith vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass einer von den beiden, die am häufigsten bestraft sind im Grab, jemand ist, der nicht aufgepasst hat, nachdem er uriniert hat. Der nicht vor dem Urin sich in Acht genommen hat. Ja, und wir wissen das von, sogar unter den Muslimen, wir wissen einfach aus Erfahrung, dass die Menschen nicht achten. Sogar, was passiert jetzt sogar in der heutigen Zeit? In den Moscheen bauen sie Pissoirs. In den Moscheen bauen sie Pissoirs zum Stehen, dass man im Stehen halt da pinkelt. Wie an der Tankstelle. In den Moscheen. Dadurch verstehen wir, schließen wir zurück, dass sie sich nicht vernünftig sauber machen und dass das Wasser auf die Jeans spritzt, also das Urin spritzt auf die Jeans und das Gebet ist ungültig. Das Gebet ist ungültig. In so einer Hose. Ohne Zweifel. Weil eine Vorbedingung des Gebets ist, du musst sauber sein. Deine Kleidung muss sauber sein, der Platz, wo du betest, muss sauber sein. Auch wenn es trocknet, ne? Auch wenn es ist najis. Auch wenn es trocknet. Ist immer. Man muss nur aufpassen beim Geschäft, dass man, also man muss die Vorsichtsmaßnahmen einhalten, ne? Aber wenn es dann trotzdem passiert und du weißt es nicht, dann ist es was anderes. Oder? Das weiß ich nicht, aber ich weiß zum Beispiel, wenn es irgendwie an dich herangekommen ist, durch vielleicht nicht durch dein Geschäft, vielleicht warst du draußen irgendwo. Vielleicht hat im Bus, ne, zum Beispiel ein Hund irgendeinen Sitz gelegt, danach setzt du dich dahin, sowas vielleicht. Ja. Aber beim Geschäft, Allah allem weiß wenn, ich nicht. Wenn du zum Beispiel diese, in diesen Moscheen nicht die westlichen Toiletten, sondern die normalen Toiletten, wie nennt man die dann? Plumpsklo oder wie? Ja. Und du setzt dich dann und machst ein Geschäft, da spritzt ja auch manchmal, aber du hast halt das gemacht, was du machen kannst. Mhm. Und trotzdem sind Tropfen zum Beispiel an deine Socken gekommen. Mhm. Verstehst du, was ich meine, ne? Allah, weiß ich nicht, Bruder. Man sollte auf jeden Fall sehr stark... Allah, ich kann dir keine Fetwa geben, Bruder. Ich kann dir keine Fetwa geben. Wir sprechen einfach über unser Thema, aber die Sachen können wir fragen, aber ich kann dir keine Fetwa geben. Auf jeden Fall... Nein, hab ich nicht. Nein, aber was ich sagen will nur ist, dass das im Umlauf ist und dass wenn ihr zum Beispiel etwas wisst, dass ihr das euren nahen Verwandten sagen sollt, guck mal, pass auf, Urin ist eine Sache, das ist eine... Ein Hauptgrund, dass man bestraft wird im Grab. Und komm... Bitte? Allah Alam, weiß ich nicht. Kommen wir zu den Etiketten, wie man sich verhalten muss, wenn man sich entlasten will. Zuerst einmal kann man wieder mal sehen, dass diese Religion komplett ist. Komplett von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala nichts ausgelassen hat, was der Mensch benötigt. Weil wir benötigen das. Wir benötigen dieses Wissen. Wir benötigen das. Ohne das wären wir dreckig. Ohne diese Anweisung des Propheten wären wir dreckig. Und guck mal, was für Gedanken wir uns machen. Der Bruder hat gesagt, wenn wir uns hinhocken und trotzdem noch aufpassen. Und wir machen uns Gedanken über einen Tropfen. Und die Kuffar, ja, und drauf und Hose hoch und raus. Bruder, wer Ausbildung gemacht hat, der weiß wieder. Oder wer gearbeitet hat. Ja. Nicht jeder, aber viele machen das nicht. Ja. Ja, also wer arbeitet in der Produktion oder mal Ausbildung gemacht hat oder noch machen wird, wird das sehen. Was auf jeden Fall wichtig ist, es gibt nichts in dieser Religion, wo Fragen bleiben. Das will ich auch hiermit sagen. sogar Schmutz, sogar vor Schmutz. Bei Schmutz wird uns geantwortet. Bei Unreinheit kriegt man Antwort auf diese Religion. Und Alhamdulillah, dass das so ist. Stellt euch mal jetzt, im Gegensatz dazu die Christen oder Juden oder Buddhisten, egal was vor. Wenn einer penibel ist, ja, und will diese Religion zum Beispiel annehmen und er sagt zum Beispiel, wie ist das denn, alles ist bei euch vorgeschrieben und so, zum Beispiel zu einem Christen sagt er, immer muss das machen und so beten und so, wenn man auf Toilette geht, wie muss man sich denn sauber machen? Weiß ich nicht, wie du willst, halt, ne, bis es sauber ist. Oder man fragt, ja, wie ist das denn jetzt in dieser Zeit? Wie sollen wir uns denn gegenüber unserem Präsidenten verhalten? Sollen wir mit demonstrieren oder sollen wir zu Hause bleiben? Weiß ich nicht, lies in der Bibel und interpretiere, wie du willst. Wie ist das denn? Ja, weiß ich nicht. Wie ist das denn? Weiß ich nicht. Bei alles weiß ich nicht. Das ist ein Beweis auch für diese Religion. Bei uns, egal was du fragst, erstmal wirst du Antwort von 10.000 Muslimen kriegen, die keine Ahnung haben. Ne? Jeder ist Fetwa-Dings geworden. Dann Sheikh Google. Und Inshallah werden welche auch vielleicht Leute wie uns stoßen, die Talibul Ilm oder Gelehrte fragen. Weil wir mit denen, Alhamdulillah, in Kontakt sind. Aber auf jeden Fall, zu jeder Sache gibt es Antwort. Sogar Toilette ist ein Riesenthema. Nicht jetzt eine Sitzung, wie ich das mache. Darüber wurden Bücher geschrieben, Bände geschrieben. Nur über Toilette. Und die Leute sagen, ah, geh, Dschihad und dich. Wenn über die so Drecksache, sage ich mal, nicht Drecksache vom Islam, sondern über eine Sache, wo Dreck rauskommt, so viel geredet wird, denkst du, dann gibt es keine Regel im Dschihad, wie man sich im Dschihad verhalten muss, oder ob du einfach gehen darfst und dies und das, was die Spitze, was der Prophet Sassim sagt hat, die Spitze der Religion. Und wir werden jetzt darüber sprechen, wie man halt der Notdurft antwortet, also wie man dieser Sache nachkommt, und über die Adab, über die Verhaltensregeln dabei. Die erste Sache ist, man sollte sich so lange bedecken, bis man nah am Boden ist. Ja? Man soll sich die ganze Zeit bedecken, bis man nah am Boden ist. Wenn sich jemand entlasten möchte, muss er sich erstmal sicher sein, dass er weit weg von den Leuten ist. Ja? Draußen, du redest von draußen. Ich rede jetzt von draußen, ja, ja. Er muss sich sicher sein, dass er weit weg von den Leuten ist. Man sollte sich hinter einem Felsen oder einem Baum verstecken, aber beim Baum muss man vorsichtig sein. Das sollte nicht ein Baum sein, wo sich die Menschen aufhalten, wo es ein Schattenplatz für die Menschen ist, wo die sich ausruhen und so, ja? Da, zum Beispiel, wenn du in einem Wald bist, da sind viele Bäume, dann nimmst du irgendeinen davon. Es ist Pflicht für eine Person, seine Aura zu schützen vor den Menschen. Sie dürfen das nicht sehen und man darf das auch nicht zeigen. Wenn man den Kopf von einer Person sehen sollte, die als seine Notdurft verrichtet, so ist das inshallah in Ordnung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigte seine Aura nicht. Also Aura bedeutet die Sache, was der Muslim, der Mann, nicht zeigen darf. Und die Frau halt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der ganze Körper der Frau ist Aura. Also alles, auch Gesicht, alles. Und beim Mann, es gibt Meinungsverschiedenheit. Manche Gelehrte sagen von Knie bis Bauchnabel. Und manche sagen nur das, was er zum Beispiel halt die Unterhose bedeckt. Ja, nicht Boxerschutz, Unterhose bedeckt. Da gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Aber auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigte seine Aura nicht, bis er erstens weit weg von den Menschen war. Er hat sich sehr weit von denen entfernt. Und zweitens, bis er in der Hocke war. Dann hat er erst sein Saub hochgemacht, sein Kleid hochgemacht. Und man sollte das nicht machen, während man steht. Sich ausziehen, während man steht. Weil es leichter für die Menschen ist, dass sie dich sehen können. Weil du kannst vielleicht nicht alles kontrollieren. Dass du aufgepasst hast, keiner sieht dich und so. Vielleicht sieht dich einer. Deswegen, wenn du in der Hocke bist, ist es schwerer, dass man etwas von deiner Aura sieht. Von deinem Intimbereich. Also soll das wichtig ist, wenn man nah am Boden ist, dann soll man sich dann entblößen. Sich von den Menschen entfernen oder einen Abort betreten oder Toilette betreten, ist die zweite Sache jetzt. Man sollte sich von den Menschen wegen mehrerer Dinge entfernen. Ja? Wegen Scham, wegen Geruch, Geräusch, all diese Sachen. Man sollte sich deswegen von den Menschen entfernen. Und es sollte nicht zur Gewohnheit dann werden, wenn man zum Beispiel jetzt in einem Dorf oder so lebt, dass alle das halt in der Nähe so machen. Es hat auch mit Scham zu tun, mit Adab. Ja? Man soll immer die Türen für alles zumachen, was vielleicht zum Haram führen kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging sehr weit weg, um nicht von den Menschen gesehen zu werden. Wenn das jetzt zum Beispiel wie bei uns ist, ja, wo die Menschen alle nah beieinander sind, dann ist es verpflichtend, für jemanden eine Toilette zu benutzen. Denn diese kann und ist auch so heute, dass es schützt davor, ne? Dass man von den Menschen gesehen wird. Und man kann sie auch abschließen und sollte das auch machen. Schauen. Geh mal Gesicht waschen. Ja, ein bisschen Wasser. Die dritte Sache ist, man sollte nicht reden. Ja? Egal, ob man sein großes oder kleines Geschäft verrichtet, man sollte nicht reden. Es gibt einen unauthentischen, das heißt einen Hadith, der nicht authentisch, nicht echt, nicht stark ist, sondern der ist schwach. Diesbezüglich, dass man nicht reden soll, während man sich entlastet. Aber, auch wenn wir diesen Hadith nicht als Beweis nehmen, wir sagen, es ist vom Adab, das heißt von dem Verhalten, dass man sich nicht, dass man nicht redet, während man sein Geschäft verrichtet. Wenn das Reden aber notwendig wird, dann ist es kein Problem, inshallah. Aber die korrekte Etikette ist, man sollte nicht reden. Manche Menschen nehmen als Argument und sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat alles haram gemacht, was haram ist. Hat der Clown ausdrücklich gesagt. Und es gibt keinen Text, der sagt, das ist haram, dass man nicht reden soll. Die sagen, es gibt keinen Text, der sagt, es ist haram. Dann sagen wir, wenn es keinen Text gibt, der sagt, dass das haram ist, so gehen wir zurück und gucken, was ist die Tradition der Leute zu dieser Zeit. Und die Tradition der Leute zu dieser Zeit war es, nicht zu reden. Das ist die Tradition der Sahaba. Und deswegen, wenn wir ihnen im Besten folgen wollen, dann sagen wir, wir folgen da auch und reden nicht. Ja? Auch wenn es keinen Text gibt, wir versuchen auch die Tradition der Sahaba zu imitieren. Ja? Ich habe gelesen, dass die Engel, wenn du dein Geschäft machst, nicht mit dir kommen. Zum Beispiel, wenn du in den Toilette gehst, nicht mit dir kommen. Und wenn du da drin redest, dann müssen die reinkommen, um zu sehen, was du da machst. Allah Alim, ich weiß, ob das stimmt. Aber wie ich weiß, Allah Alim, ich werde das inshallah nachprüfen. Die vierte Sache ist, man soll vermeiden, Dinge mitzunehmen, die respektiert werden sollten. Das heißt, was sind Dinge, die man respektieren sollte? Zum Beispiel Mushaf, Koran. Ja, man sollte Koran nicht in die Toilette mitnehmen. Oder islamische Bücher, die halt Texte, Ayat, Verse vom Koran haben. Oder Hadith vom Prophet, sallallahu alaihi wasallam und so weiter. Sowas sollte man nicht mitnehmen. Ja, man soll nicht, beim Toilette darf man auch nicht essen. Dazu kommen wir noch, inshallah. Aber es gibt eine Fetwa, die besagt, wenn man Angst hat, dass der Mushaf, der Koran, kaputt geht oder verloren geht oder geklaut wird oder so, ne, dann soll man ihn in seine Klamotten einwickeln oder in seine Jacke oder in sein T-Shirt zum Beispiel und dann kann man damit auch das mitnehmen. Das ist dann kein Problem. Da gibt es eine Fetwa für. Wenn man aber wirklich Angst hat, dass das passiert, ist ja meistens nicht der Fall heutzutage. Weil in Jemen war es zum Beispiel so, da hat man dann den Mushaf oben auf die Wand, der Eingang, und oben ist ja noch ein Loch gewesen. Mhm. Dann hat man da den Mushaf hingelegt. Und gesagt, das geht, dass du dann den da, weil er ist ja nicht in der Toilette drin. Mhm. Wenn er dann rausgeht, dann hast du dann wieder genommen. Fünfte Sache ist, man sollte Orte vermeiden, wo es verboten ist, sein Geschäft zu verrichten, und Plätze, die unakzeptabel sind von der Gesellschaft her. Die Gesellschaft akzeptiert es nicht, dass man das dort macht. Und das zeigt wieder, dass diese Religion komplett ist. Weil der Islam kommt mit den Sachen, die auch die Gesellschaft, was die Menschen sagen, das ist so richtig, dann sagt der Islam, okay, dann machen wir das so. Ja? Zum Beispiel, es gibt keine Fetwa für Straßenverkehrsordnung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht gesagt, rechts vor links. Ja? Aber das ist vom Islam. Das ist vom Islam. Die Regeln sind einleuchtende Regeln, sind gute Regeln. Die Menschen haben sich auf diese Regeln geeinigt. Und dann akzeptiert der Islam das und sagt, das ist vom Islam. Das Prinzip, meinst ja. Du, ne? Genau, diese Prinzipien, dann sagt der Islam, das ist von uns. Und alle müssen sich daran halten. Ja, ja? Es gibt nichts über Straßenverkehrsordnung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht gesagt, rot, gelb, grün oder solche Sachen. Aber die Menschen haben gesagt, guck mal, dieses System ist gut, das ist eine gute Sache und wir nehmen das. Alle Menschen haben sich darauf geeinigt, mit gesundem Verstand, und dann sagt der Islam, wir akzeptieren das. Und deswegen auch beim Verrichten der Notdurft, wo die Menschen sagen, das ist unakzeptabel, dass man das hier macht, dann sagen wir, okay, das ist vom Islam, das ist unakzeptabel, so ist es auch verboten. Welche Plätze sind das, an denen man das vermeiden sollte zu machen? Unter Bäumen mit Früchten ist es verboten, sein Geschäft zu verrichten, weil diese Früchte können herunterfallen in diese Sache, wo man sein Geschäft gemacht hat. Und somit schadet man dann den Menschen, vielleicht trocknet das dann, die Menschen wissen nicht, dass das da war, nehmen das, essen das und das schadet den Menschen. Deswegen ist das verboten. Plätze, die unakzeptabel sind, sind zum Beispiel mitten auf der Straße. Ja? Auch wenn das vielleicht niemandem schaden würde, wenn das jetzt nicht ein Fußdingsweg wäre, sondern Auto. Auch wenn das vielleicht nachts wäre, wo dich keiner sieht, aber das ist einfach, die Menschen akzeptieren das nicht. Deswegen sagt der Islam auch, wir akzeptieren das auch nicht. Bitte? Gehwege ist sowieso verboten. Gehwege ist sowieso verboten. Explizit. Aber ich meine jetzt so auch, vielleicht wo kein Gehweg ist, wo einfach die Menschen das nicht akzeptieren. Oder zum Beispiel Parks. Ja? Parks ist auch verboten, weil die Menschen nehmen das als Ausruh. Aber die Straße, das ist auch wieder, also eine Ausnahme, wenn du zum Beispiel gar nicht mehr aushalten kannst. Es gibt immer Ausnahmen. Ja. Natürlich. Auf Wegen und Schattenplätzen ist es verboten, weil in Schattenplätzen halten sich Menschen auf, um sich auszuruhen und um Schutz und Schatten zu suchen vor der Sonne. Und Wege, weil die Menschen dort halt lang gehen und man den Menschen damit dann schaden würde. Urinieren im stehenden Wasser ist verboten. Ja, das haben wir auch schon besprochen, denn der Prophet hat das verboten, weil dieses Wasser, wenn das alle Menschen machen würden, würde dann unrein werden und man könnte es nicht mehr benutzen, egal ob für Trinken oder für Wudu. Auch an den nächsten drei Orten, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, vermeidet drei Dinge, die die Leute dazu bringen, euch zu verfluchen. Entlastet euch nicht, wo die Menschen sauberes Quellwasser bekommen. Das heißt zum Beispiel an einem Fluss oder so, die Menschen nehmen da Wasser und du gehst dahin, machst dein Geschäft. Das geht nicht. Sauberes Quellwasser bekommen. Die öffentliche Straße und der Schattenplatz, der von den Menschen zum Ausruhen genutzt wird. Man soll vermeiden, in Löcher zu urinieren. Damit sind hier explizit Eidechsenlöcher gemeint. Ja? Weil das kann Schaden bringen. Man könnte vielleicht gestochen oder gebissen werden oder von einer Schlange oder einem Skorpion oder anderen Tieren. Ne? Aber hier in Europa eher nicht Skorpion und solche Sachen, aber vielleicht eine Ratte oder so. Das kann schon gefährlich werden. Das kann gefährlich werden. Und wo man sich badet. Wo man sich badet, soll man auch nicht sein Geschäft machen. Weil danach, wenn das einer macht, kann man sich dort nicht mehr baden. Und hier haben wir auch gesehen, dass der Islam nur mit guten Sachen kommt und nicht mit schlechten, wie die Menschen halt sagen. Und der Islam zeigt, wie die Menschen in der Dunya erfolgreich sein können. Und sauber und alles Mögliche. Und respektiert mit erhobenem Haupt durch die Welt gehen können. Die sechste Sache ist, dass man nicht Richtung Qibla schauen soll oder seinen Rücken dazu wenden soll. Und jetzt gibt es leider eine große Meinungsverschiedenheit. Erstmal, man sollte sich nicht mit dem Rücken oder dem Gesicht zu Qibla wenden, während man sein Geschäft verrichtet. Es gibt eine Menge Ahadith, die darüber sprechen, dass das verboten ist, mit dem Gesicht oder mit dem Rücken Richtung Qibla das zu machen. Was jetzt für uns wichtig ist, was wenn man, weil das ist meistens bei uns der Fall, keiner macht fast draußen seine Sache, alle sind immer zu Hause und so, was wenn man irgendwo einzieht und die Toilette ist so gebaut, ja, in der Wohnung oder in dem Haus. Wenn man sich hinsetzt mit dem Rücken oder dem Gesicht Richtung Qibla, ist das erlaubt oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Dort gibt, draußen ist es auf jeden Fall verboten. Ja, draußen ist, da muss man nicht drüber diskutieren, das ist nicht zu diskutieren, das ist verboten. Und hier, jetzt in dem Gebäude, gibt es Meinungsverschiedenheiten. Große Meinungsverschiedenheit. Weil die einen Gelehrten sagen, das Verbot des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, war allgemein. Er hat nicht gesagt, draußen so, zu Hause so. Er hat gesagt, das ist verboten. Mit Gesicht oder Rücken sich Richtung Qibla zu wenden. Und das Verbot ist allgemein. Das ist immer sehr stark, wenn das allgemein kommt. Und er hat es nicht spezialisiert, ja, oder spezifiziert und gesagt, es ist, wenn was zwischen euch ist, ist egal. Aber die anderen sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es selber gemacht, nach einer Aussage von Ibn Umar radiallahu anhu. Aber die Regel ist, wenn zwei Hadith widersprüchlich zueinander sind. Und der eine Hadith hat eine Tat vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und der andere hat eine Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann nehmen wir immer die Aussage des Propheten. Weil die Tat, vielleicht hat er das gemacht, speziell war das für ihn oder in diesem Fall, vielleicht wusste er es nicht und viele Sachen. Kann viel passieren, aus welchen Gründen er es nicht gemacht hat. Aber wir nehmen immer dann zuerst die Aussage. Die Aussage des Propheten ist immer stärker als die Tat. Also wenn es zwei widersprüchliche Hadithe jetzt gibt. Deswegen sagt die eine Gruppe, egal ob eine Mauer dazwischen ist oder nicht, das ist verboten. Und auch wenn es so gebaut ist, sagen sie, ist trotzdem verboten, dass man sich so hinsetzt. Dann soll man sich seitlich hinsetzen, sagen die. So krass sind die. Und so toll. Ja, ist mit Rücken. So, die Gelehrten gehen so weit und sagen, ist egal. Man soll das vermeiden. Egal, ob so gebaut oder nicht. Ja, wir wollen jetzt nicht wissen, bei wem das jedem zu Hause so ist. Wir machen den Schalach hier weiter. Die anderen sagen, es gibt aber einen Beweis von einem Hadith und Sheikh Albani Rahimullah hat das als Sahih eingestuft, der sagt, wenn was dazwischen ist, dann ist es kein Problem. Und der Hadith ist überliefert von Marwan ibn al-Asfar, der sagte, ich sah, wie ibn Omar sein Kamel in Richtung Qibla niederließ. Dann setzte er sich hin und urinierte in diese Richtung. Ja? Ich sagte dann, Abu Abdurrahman, ist dies nicht verboten worden? Er sagte, doch, aber dies ist im Freien verboten. Wenn zwischen dir und der Qibla etwas ist, was dich verdeckt, dann ist es kein Problem. Und dieser Hadith ist bei Abu Dawud und ist von Sheikh Albani, Rahimullah, als Sahih eingestuft worden. Somit ist, und Allah weiß es am besten, die stärkere Meinung, dass es kein Problem ist. Denn ein Sahabi würde nicht von seinem Kopf eine Fetwa einfach so geben, dass wenn, dann hat er das schon vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört. Außerdem hat der Prophet es in dem Haus von Hafsa gemacht. Im Haus drin hat er es so gemacht. Mit dem Rücken Richtung Kaaba. Das ist berichtet von Ibn Omar. Aber wie gesagt, manche nehmen das und sagen, das ist speziell nur für den Propheten. Also im Gebäude ist noch diskutabel, ob es jetzt erlaubt ist oder nicht. Während draußen absolut verboten. Und wenn eine Toilette so gebaut ist, so sagt das Fatwa-Komitee, man ist entschuldigt, wenn man das dann so verrichtet. Aus zwei Gründen. Erstens, weil die Toilette ist so gebaut. Und zweitens, wegen dem Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in dem Haus von Hafsa. Aber es ist und bleibt eine sehr große Meinungsverschiedenheit. Und um dieser Sache aus dem Weg zu gehen, wenn einer will, so ist es, und Allah weiß es am besten, vielleicht am besten, wenn man sich dann vielleicht ein bisschen zur Seite dreht oder so, damit man dieser Meinungsverschiedenheit aus dem Weg geht, wenn man das möchte. Aber das Fatwa-Komitee hat gesagt, ich sage das, was das Fatwa-Komitee gesagt hat, ich sage nicht, dass es richtig oder nicht, Allah weiß es am besten. Die haben gesagt, man ist entschuldigt. Wenn das so gebaut ist, ist man entschuldigt. Weil die Toilette ist ja oval, ja. Wenn man sich dann seitlich, das ist schon ein bisschen... Ja, aber es gibt viele, die sagen, egal. Geht? Ich sag mal, das kommt auf deinen Körper an, ne? Ja, wenn einer gut stabil dabei ist. Ist, ne? Geht schon klar. Stabil. Kannst du dann dicht an. Einer, der so ist? Ja. Wir sagen das, was das Fatwa-Komitee gesagt hat. Die sagen, dass es gibt kein Ichma darauf. Ja. Große Ichtilaf, ja. Die siebte Sache ist, wie reinigt man sich jetzt danach? Weil das ist auch wichtig für uns. Ne? Wie reinigt man sich danach? Mit Istijmar oder Istinja? Beides, diese beiden Sachen, sind Arten, sich zu reinigen. Beide sind Arten, sich zu reinigen. Istinja ist Reinigen mit Wasser. Istijmar ist Reinigen mit Steinen oder ähnlichen. Tücher oder Lappen, egal was. Nicht egal was, ähnliche Sachen wie solche Sachen. Egal welche man von den beiden macht, so ist man gesetzlich nach der Scharia sauber. Es gibt nicht, dass man jetzt sagt, du musst das mit Wasser machen. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das selber so gemacht hat. Ja? Er hat auch Istijmar durchgeführt. Nur Istijmar, also nur mit Stein. Indem er halt gesagt hat, Moment, indem er gesagt hat, bring mir 3 Steine, und das haben wir gemacht. Der hat 2 Steine gebracht, ich glaube, Abu Huraira radiallahu anhu war das, hat ihm 2 Steine gebracht, und der dritte war Kot, aber versteinert vom Esel. Und dann hat er das weggeschmissen und hat gesagt, das ist Najis, das nicht. Und dann hat er damit Istijmar gemacht. Und das war's. Eine Frage, kann man dann Chef machen? Viele Leute sagen, man muss sein mit Wasser sauber machen. Ja. Ja, das ist ja das jetzt, das Thema. Die Sache ist, egal welche man von den beiden macht, egal jetzt zum Beispiel ob nur mit Papier oder nur mit Wasser, so ist es islamisch gesehen fertig, okay, dass man so beten kann. Ist erlaubt. Nur mit Papier ist erlaubt. Sie sind auch zu verwöhnt von den anderen Sachen. Von welchen anderen Sachen? Papier und Wasser. Ach so. Erst Wasser und danach mit Papier das abzutrocknen und dann den Abschluss zu bekommen. Welchen Abschluss? Dass man das richtig sauber macht. Ach so. Darüber sprechen wir jetzt. Wir sprechen jetzt darüber. Wir werden darüber sprechen. Erstmal, wie oft sollte man sich reinigen? Wenn man Istijmar macht, das bedeutet mit Stein oder Papier oder so, sollte man mindestens 3 Steine benutzen oder 3 Tücher. Ja, mindestens. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr Istijmar macht, benutzt eine ungerade Zahl. Das heißt, egal, 3, 5, 7 und so weiter. Manche Gelehrte sagen noch, es ist erlaubt, wenn der Stein zum Beispiel groß genug ist, mehrere Seiten vom Stein zu benutzen, wenn du jetzt nicht 3 Steine findest. Ja? Ist auch erlaubt. Man darf sich nicht mit Najis reinigen und auch nicht mit Knochen. Mit Knochen ist verboten. Wie reinigt man sich, wenn man Istinja macht, also mit Wasser? Einfach so lange, bis es sauber ist. Aber jetzt die Frage, muss man zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel nur die kleine Notdurft verrichtet, muss man massieren oder gehen oder husten oder drücken oder Treppe hoch, Treppe runter. Gibt es ja all diese Sachen. Hinsetzen oder 5 Kniebeuge. Anstatt. Haben viele, also viele Gelehrte haben wirklich gesagt, massieren, Salt im Arabischen, oder gesagt, gehen ein bisschen, dass halt noch was nachkommt. Aber all diese Sachen ist alles, hat keinen Hand und Fuß, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht angeordnet. Und es ist einfach, im Islam ist es so, das, was wichtig ist, dass der Ausgang, egal vorne oder hinten, gereinigt wird. Und man muss nicht massieren, man muss nicht irgendwas machen und drücken und pressen. Hast du denn was darüber gelesen, dass wenn du jetzt sauber gemacht hast, ja, Tropfen oder mit Wasser, wie früh ist das danach und Tropfen gekommen ist? Dazu will ich jetzt kommen, aber ich habe nicht drüber gelesen, aber ich werde das Ihnen schon auch fragen, weil mich auch ein anderer Bruder diesbezüglich gefragt hat, ja? Du meintest doch, dass man so ein bisschen ziehen sollte. Ja, dazu kommen wir jetzt schon. Viele Gelehrte haben das erwähnt, aber wie gesagt, das ist keine Pflicht und so, ne? Das Wichtige ist, wenn es von außen her sauber ist, dann ist es sauber. Das ist unsere Sicherheit. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel vernünftig reinigt, man hat sich vernünftig gereinigt, ja? Und man merkt, erfahrungsgemäß bei einem ist das zum Beispiel immer so, dass Urintropfen trotzdem noch kommt, ja? Dann ist es kein Problem, wenn man zum Beispiel kurz und schnell, oder nicht wegen schnell, dass man sich zum Beispiel da massiert, also das rauspresst, aber nicht, dass man sich schadet und zu fest das macht. Weil man soll sich nicht schaden. Solche Trickstaktiken machen wir nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Religion leicht gemacht und nicht schwer, ja? Das ist nur wirklich, und man soll auch keine Weswes, weil viele Leute haben damit, die machen daraus richtigen Thema. Die sagen, bei mir so und das und jenes und immer kommt und was soll ich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, man soll sich 3-mal reinigen und das, was danach kommt, das ist Weswes von Shaitan. Weil viele haben damit Dings, zum Beispiel, wenn du dich nicht richtig trocknest, dann denkst du vielleicht, ist Urin, aber ist vielleicht kein Urin, ist vielleicht Wasser. Da hat auch einer diesen Bruder gesagt, das Gleiche, ich habe immer das Gefühl, dass noch was danach rauskommt. Da hat er gesagt, dann mach Wasser auf dein Gefäß und auf deine Unterhose, dann ist die Weswesse weg, weil dann ist definitiv sicher, dass nichts gekommen ist. Ach so. Nein, das Wasser, das ist Wasser. Verstehst du, dass du Wasser das machst dann ist das Gefühl auch davon weg, ist da jetzt noch ein Tropfen rausgekommen oder nicht? Weil vielleicht hast du nicht richtig getrocknet, ja, und so weiter. Genau, das Wasser reinigt ja nicht. Er meint ja, aber, dass dann Toilettenpapier vorne hin tut. Nein, nein, sowas nicht. Solche Sachen nicht. Das sind diese Taktiken. Das nicht. Ja, es gibt viele wirklich solche Sachen. Baumwolle rein und viel, was auch den Menschen schadet. Ne? Was die Menschen erfunden haben, was viel kompliziert. Zum Beispiel, ich war mit einem Bruder einmal unterwegs, der hat seine kleine Note verrichtet, wollte Wudu nehmen, dann kam der aus der Toilette raus und dann saß der, da habe ich gesagt, was ist los? Hatte Yalla, ne? Da hat er gesagt, ja, warte noch ein bisschen, und dann hat er sich ein bisschen los. Und dann ging er wieder rein und dann hat er, ja, jetzt. Und dann hat er nochmal sich, das sind komplizierte Sachen. Und wir wollen nicht komplizierte Sachen. Allah hat das, wie gesagt, leicht gemacht. Was ist jetzt besser? Istijmar zu machen oder Istinja? Also mit Papier oder mit Wasser? Was ist besser? Manche sagen, Istijmar ist besser. Also mit Papier, weil man die Najasa nicht direkt berührt. Andere sagen, mit Wasser ist besser. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bezogen auf diesen Vers, in ihr sind Männer, die sich gerne reinigen und Allah liebt diejenigen, die sich reinigen. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist in Bezug auf die Leute von Kuba herabgesandt worden. Sie pflegten sich nach der Notdurft mit Wasser zu reinigen. Und Albani sagte, das ist sahih. Aber es ist auch kein Problem, beides zu machen. Das ist auch kein Problem, beides zu machen. Auch wenn es explizit jetzt keinen Text darüber gibt, der sagt, dass man beides machen soll, dann sagen wir, wenn einer es beides macht, so ist das keine Bid'ah, keine Erneuerung in der Religion. Warum? Weil es keine... Warum ist es keine Bid'ah? Weil es keine Ibadah ist. Ja, es ist kein Gottesdienst. Es ist nur ein Mittel zum Zweck. Das ist nicht die Ibadah. Die Ibadah ist das Gebet. Ja? Mittel ist, wegmachen. Wasser, Papier. Deswegen ist es egal, auch wenn man beides macht. Was sagt man jetzt, wenn man in die Toilette reingeht und wenn man fertig ist, beziehungsweise wenn man rauskommt? Was sagt man? Man soll Bismillah sagen, ja, im Namen Allahs, soll man sagen, bevor man reingeht. Nicht, wie man das macht. Man soll, bevor man in die Toilette reingeht, Bismillah sagen und man soll Zuflucht bei Allah suchen. Warum soll man Bismillah sagen? Weiß das einer? Man soll Bismillah sagen, weil Ali radiallahu anhu sagte, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam hat er folgenden Hadith überliefert: Die Scheidewand zwischen den Augen der Djinn und den Schamteilen der Menschen, das heißt, die Scheidewand bedeutet wie der Hijab, ja, die Gardine, zwischen den Augen der Djinn und den Schamteilen, also den Genitalien der Menschen, wenn sie zum Abort gehen, ist Bismillah zu sagen. Das heißt, wenn du nicht sagst, die Satane, die weiblichen Satane und männlichen Satane, können das sehen, ja? Ja, das, dazu kommen wir jetzt. Man soll Bismillah sagen und ja, es ist nicht Pflicht, dies zu sagen. Aber man sollte das sagen, um sich vor den männlichen und weiblichen Djinn zu schützen, die mit den Geschlechtsteilen der Kinder Adams spielen. Ja, deswegen soll man sich davor schützen. Ja, wirklich. Reicht Bismillah? Oder? Dazu kommen wir jetzt. Man sagt Bismillah und zusätzlich Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi oder khubthi in einer anderen Version wal-khaba'ith. Diese Sache sagt man. Das bedeutet im Namen Allahs, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor den männlichen und weiblichen Satanen. Nein. Das soll man sagen, ja? Bevor man, das heißt, bevor man die Türschwelle der Toilette betritt, sagt man Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Khaba'ith. Khubuthi wal-khaba'ith. Ja? Wenn man dann fertig ist in der Toilette und rausgeht, dann sagt man Rufranek. Ja? Rufranek. Das bedeutet wörtlich deine Vergebung. Damit ist gemeint, ich bitte um deine Vergebung. Das heißt, um Allahs Vergebung. Warum soll man Rufranek sagen? Warum soll man um Vergebung bitten? Weil manche Gelehrte sagen, man soll sich bewusst werden der Lasten, die man im Körper hatte und der man sich entledigt hat. Und man soll sich dann mal vorstellen, wie es am Tag des Gerichts ist mit den Lasten, die man hat. Wenn man diese Lasten jetzt im WC hat, solche Lasten, zum Beispiel wenn man wirklich stundenlang nicht geht, das können richtige Schmerzen sein, wenn du zum Beispiel keine Toilette findest, draußen bist, und dann sagst du Rufranik, ja? Du sagst nicht Rufranik wegen den Lasten weg, sondern du sagst Rufranik, was für Lasten am Tag des Gerichts dann kommen werden. Ja, viele Gelehrten sagen das, ja. Nein. Also Allah alim, ich kenne keins. Vielleicht gibt's, aber ich kenne keins. Allah alaikum salam. Weiß ich nicht, Bruder. Ja, man soll sich alaikum salam, man soll sich dieser Lasten halt bewusst werden am Tag des Gerichts, und deswegen sagt man dann Rufranik, wenn man rausgeht. Wichtig ist noch, wenn man die Toilette betritt, betritt man sie zuerst mit links, und wenn man aus ihr herauskommt, mit dem rechten Fuß. Und man isst auch nicht und trinkt auch nicht während seines Geschäfts. Kannst du den Grund sagen, warum mit links? Weil mit links ist immer, also mit rechts ist immer zu den guten Taten hin, fängt man immer mit rechts an, mit den rechtschaffenden Taten, und mit links die Sachen, die verwerflich sind, mit links. Also auch mit linker Hand reinigen, nicht mit rechts. Man betritt die Toilette erst mit links. Erst mit links und geht raus mit rechts. Ja, und wir sind fertig. Was heißt das? Tahara. Zu dem Urin, die beiden, die bestraft worden sind, ne? Ja. Da hat ja der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, sie werden bestraft für eine kleine Sache. Ja. Aber nicht, weil diese Sache klein ist, sondern weil die Leute da drin es als eine kleine Sache erachtet haben. Natürlich.